Paw Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Rocky, Rubble, Chase, Sky, Marshall und Zuma leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht. In einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Das Kaninchenproblem. Fertig? Los! Chase, Rocky und Zuma tobten mit Ryder auf dem Spielplatz herum. Sie spielten Frisbee und sprangen so hoch sie konnten, um die Scheibe zu erwischen. Jetzt hüpfte Chase sogar auf die Rutsche. Boah, nicht schlecht, Chase. Ja, das war eine super Abkürzung. Danke. Und schon spielten sie weiter. Am anderen Ende der Stadt zeigte Bäuerin Yumi Herrn Pfeffer, dem Restaurantbesitzer, unterdessen voller Stolz ihre Felder. Herr Pfeffer, warten Sie nur, bis Sie meine köstlichen Karotten probiert haben. Herr Pfeffer brauchte die nämlich für sein Restaurant. Aber irgendetwas stimmte hier nicht. Eigenartig. Eine Reihe Karotten fehlt. Nicht nur eine. Eine weitere Karotte verschwand in der Erde. Und noch eine. Und noch eine. Ihre Karotten wachsen ja rückwärts. Was war hier los? Yumi versuchte, die Karotten festzuhalten. Hab dich. Oh. Aber das half nicht. Immer mehr Karotten wurden in die Erde gezogen. Aber dann streckte plötzlich ein kleines Tier seinen Kopf aus der Erde. Genau wie ich dachte. Kaninchen. Und zwar nicht nur eins. Ryder, Chase, Rocky und Zuma hatten sich gerade auf den Heimweg gemacht, als Ryders Handy klingelte. Hallo, Bäuerin Yumi. Was gibt's? Kaninchen. Ganz viele. Sie fressen all meine Karotten. Könntest du und die Paw Patrol mir helfen, Ryder? Keine Sorge, Bäuerin Yumi. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Uns kann kein Kaninchen entwischen. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde ließen alles stehen und liegen, als die Chips an ihren Halsbändern anfingen zu blinken. Marshall beeilte sich so sehr, dass er mit seinem Kopf in einem Eimer landete. Deshalb war er der Letzte, der die Einsatzzentrale erreichte, wo die anderen bereits im gläsernen Fahrstuhl warteten. Wartet auf mich! Marshall hatte es so eilig, dass er einfach losstürmte, obwohl er nicht sehen konnte, stolperte und mitsamt dem Eimer auf seinen Freunden landete. Wenigstens fiel der ihm dabei vom Kopf. Allerdings genau auf den Po. Tja, so einen Hintern aus Metall hat nicht jeder. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung und brachte die Fellfreunde ganz nach oben in die Zentrale. Unterwegs schlüpften alle in ihre Einsatzanzüge mit den Rucksäcken, die alles enthielten, was sie bei ihren Aufträgen vielleicht brauchen würden. Es konnte losgehen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Gut, dass ihr so schnell gekommen seid, Freunde. Ryder zeigte auf den großen Bildschirm. Bäuerin Yumi hat ein großes Karottenfeld in diesem Jahr. Oh, ein süßes Kaninchen. Süß, aber hungrig. Die Kaninchen fressen Bäuerin Yumis Karotten auf. Wir müssen sie irgendwo hinbringen, wo sie sicher sind. Und wo sie Yumis Ernte nicht wegfressen. Bei uns in der Zentrale wären sie sicher. Tut mir leid, Sky. Es sind zu viele Kaninchen auf Yumis Hof. Die können auch nicht bei uns bleiben, das geht nicht. Wo sollen sie denn hin? Wir siedeln sie um auf ein großes Feld in den Bergen. Das wird ihnen gefallen. Aber zuerst müssen wir sie einfangen. Rubble, du musst mit deiner Schaufel einen Graben um das Karottenfeld ziehen und die Tunnel der Kaninchen finden. Rubble ist der Retter! Chase, wir brauchen dein Megafon, um die Kaninchen zusammenzubringen. Und vielleicht brauchen wir auch dein Netz, um sie einzufangen. Das ist ein Fall für Chase! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder lief zu der großen Stange hinüber und rutschte an ihr hinunter ins Erdgeschoss. Rubble dagegen rannte zu der Rutsche, die bis in die Garage reichte, wo die Fahrzeuge der Fellfreunde standen, und sauste sie hinunter. Er landete genau in seinem gelben Bagger mit der großen Schaufel und machte ihn startklar. Jetzt rutschte auch Chase die Rutsche hinab, bis zu seinem Polizeiauto. Er überprüfte das Blaulicht und den Rest der Ausrüstung und schnallte sich an. Ryder saß bereits auf seinem roten Quad, das an Land, aber auch auf dem Wasser fahren konnte, und erwartete die beiden schon. Und dann ging es los. Sie rasten über die Brücke und dann quer durch die kleine Stadt. Yumis Bauernhof lag nämlich genau auf der anderen Seite der Abenteuerbucht. Die anderen Fellfreunde warteten unterdessen in der Zentrale, für den Fall, dass Ryder sie doch noch brauchen würde. Bäuerin Yumi und Herr Pfeffer luden in der Zwischenzeit so viele Karotten wie möglich in den Lieferwagen. Ach, wenigstens konnten wir einige Karotten vor den hungrigen Kaninchen retten. Aber Herr Pfeffer hatte auch Appetit auf Karotten. Herr Pfeffer! Doch nun hatte die Paw Patrol ihr Ziel erreicht. Hallo, Bäuerin Yumi. Hallo, Herr Pfeffer. Hallo, Ryder. Danke, dass ihr gekommen seid. Das sind ja eine Menge Löcher. Die Kaninchen sind echt schnell. Rubble, zieh einen Graben um das Feld, dann können wir sehen, wie viele Tunnel und Kaninchen es hier gibt. Wird gemacht! Ruff, ruff, Schaufel! Die kleine Bulldogge fuhr die Schaufel aus, die an ihrem Rucksack befestigt war, und legte los. Und auch Schäferhund Chase machte sich bereit. Ich treib die Kaninchen zusammen. Aber Ryder, wo bringen wir sie bloß unter? Hast du dir das schon überlegt? Ich hab eine Idee. Ryder griff nach seinem Handy. Rocky, kannst du ein paar Transportboxen holen und die alten Hundebetten reinlegen? Klar! Nicht verschwenden, wiederverwenden! Sehr gut. Sky, kannst du sie bitte herfliegen? Ja, ich mach mich sofort auf den Weg. Ich bin im Handumdrehen da. Danke, Fellfreunde. Ryder, Ende. Während Rocky aus seinem Recycling-LKW die Boxen holte, machte Sky ihren Hubschrauber startklar. Rubble war unterdessen fast fertig mit dem Graben, bis plötzlich direkt vor ihm ein Kaninchen erschien. Ich hab hier etwas! Sogar zweimal etwas! Sofort versuchte Chase, die Kaninchen zusammenzutreiben. Ich hab dich! Ich hab dich! Warte! Wo bist du hin? Hey! Aber das war gar nicht so einfach. Chase? Versuch sie mal in Kulindas Stall zu treiben. Geht klar, Ryder. Schon rannte er weiter. Ihr könnt Chase nicht abhängen. Aber ihr schafft mich ganz schön. Die Kaninchen waren nämlich ziemlich schnell. Chase war froh, als er den Hubschrauber kommen sah. Hierher, Sky. Sky flog genau zu Ryder hinüber, sodass der gemeinsam mit Herrn Pfeffer die Transportboxen von den Haken nehmen konnte, die unter dem Hubschrauber hingen. Sie stellten die Boxen auf den Boden und Bäuerin Yumi legte in jede eine Mohrrübe hinein. Diesen Karotten können die Kaninchen nicht widerstehen. Und es sah so aus, als hätte Ryder damit recht. Zwei weitere laufen in deine Richtung, Chase. Megafon. Wuff. Achtung an alle Kaninchen. Wir haben Transportboxen mit schönen weichen Betten. Damit bringen wir euch zu eurem neuen Zuhause. Und in jeder Box wartet eine knackige, leckere Belohnung auf euch. Das schien den Kaninchen zu gefallen. Es funktioniert. Sie liefen zu den Boxen und ließen es sich schmecken. Die sind echt süß. Habt ihr es bequem da drin? Ja, das sah so aus. Also befestigten Ryder und Herr Pfeffer die Boxen wieder an den Haken. Und kurz darauf war der Hubschrauber mitsamt den Kaninchen auch schon wieder in der Luft. Ja, ich bin der Flughund. Niemand bemerkte die vielen Kaninchen, die sich gerade in dem Lieferwagen über die Karotten hermachten. Am allerwenigsten Herr Pfeffer. Für den war das Kaninchenproblem nämlich gelöst. Sie sind zwar süß, aber sie machen ganz schön viel Ärger. Aber damit war es noch nicht vorbei. Das merkte Herr Pfeffer allerdings erst, als er vor seinem Restaurant mit dem Ausladen der Kisten begann. Ich kann es kaum erwarten, einen schönen frischen Salat zu machen aus Bäuerin Yumis Kaninchen? Ja, Kaninchen. Und zwar jede Menge. Im Nu saßen sie überall zwischen Karotten, Gurken, Kohl und dem ganzen anderen Gemüse. Oh, ihr seid unartig. Lasst das. Kaninchen. Oh, Aber davon ahnten die Fellfreunde noch nichts. Haben wir alle erwischt? Ich glaube, Kulinda ist in Schwierigkeiten. Los! Kulinda hatte sich in einer Ecke verkrochen. Ihr gegenüber hockte ein Kaninchen. So eine ängstliche Kuh! Behutsam nahm Ryder das Kaninchen auf den Arm. Keine Sorge, mein Kleiner. Ich hab dich. Hallo, Herr Pfeffer, was gibt's? Ryder, jetzt hab ich ein großes Kaninchenproblem. Die sind hier überall. Könntest du bitte bald kommen? Oder sofort? Wir sind unterwegs. Herr Pfeffer brauchte wirklich dringend Hilfe, denn die Kaninchen knabberten das ganze Gemüse an. Oh nein, tu das nicht! Und sie waren immer ein bisschen schneller als er. Wo ist es denn hin? Ihr seid ungezogen, ihr habt hier nichts verloren. Vorsichtig setzte Herr Pfeffer eines der Tiere in einen Karton, dann das zweite. Du kannst hier rein, zu deinen... Ha, wo sind sie denn jetzt hin? Die Tierchen waren bereits wieder herausgehüpft. Doch jetzt erreichten Ryder, Chase und Rubble das Restaurant. Ich werde Ihnen helfen, Herr Pfeffer. Die kleine Bulldogge fuhr ihre kleine Schaufel aus und hatte im Nu zwei Kaninchen eingefangen. Eine Schaufel voll Kaninchen. Gute Idee, Rubble. Schnell setzte Ryder die Tiere in eine der Transportboxen, die Sky mit ihrem Hubschrauber bereits hergebracht hatte. Keine Sorge, wir haben einen super tollen Platz für euch zwei. Von wegen für zwei. Was? Noch mehr Kaninchen? Hä? Allerdings. Und es wurden immer mehr. Oh, so viele kann ich nicht wegschaufeln. Ich weiß, was wir tun. Herr Pfeffer, bekomme ich ein Stück von Ihrer köstlichen Möhrentorte? Kommt sofort. Im Nu war er mit einem großen Stück zurück. Danke. Hier ist was Leckeres. Möhren mochten die Kaninchen noch lieber als Kohl und Gurken. Im Nu machten sie sich über den Leckerbissen her. Chase, wir brauchen dein Netz. Netz. Wuff. Der Polizeihund fuhr sein Netz aus und das landete genau über dem Kaninchen. Gut gemacht, Chase. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Bringen wir die Kaninchen an irgendeinen Ort, wo sie niemanden stören und wo sie nicht gestört werden. Dieser Ort war eine große Wiese. Sie befand sich weit oben auf dem Berg und kaum hatten die Fellfreunde ihr Ziel erreicht, öffneten sie auch schon die Transportboxen. Wiedersehen, Kaninchen. Ich werde dich vermissen. Und dich, und dich, und dich, und dich auch. Ich glaube, die werden es richtig gut haben hier draußen. Es sah jedenfalls so aus. Und deshalb machten sich die Freunde beruhigt auf den Heimweg. Doch auf Sky in ihrem Hubschrauber wartete noch eine Überraschung. Wer kitzelt mich denn da? Hä? Na, ein Kaninchen. Na, du kleiner Ausreißer. Die Fellfreunde trafen sich auf der großen Wiese direkt vor der Einsatzzentrale. Und jeder bekam zur Belohnung eine Karotte. Die Karotten von Bäuerin Yumi sind echt lecker. Kein Wunder, dass so viele Kaninchen auf ihrem Hof waren. Und eines hoppelte jetzt auch Sky hinterher. Es ist mir gefolgt, Ryder. Darf ich es behalten? Bitte. Ich denke, mit einem Kaninchen kommen wir klar. Ja, Ryder, du bist der Beste. Also, ihr habt wieder mal toll geholfen, Fellfreunde. Auch Sky bekam jetzt eine Karotte. Genau wie das Kaninchen. Aber wieso war da denn noch ein zweites? Und ein drittes? Na gut. Wo kommen die denn alle her? Wer weiß, aber sie sind sehr lustig. Also teilten sie sich die Karotten, bis keine einzige mehr übrig war.